Herren stirbt und bleibt Soldat. Soldat. Soldat. Soldat. Für welchen Frieden kämpfst du? Für welchen Lohn, Soldat? Verkaufst du dein Gewissen an einen gottverdammten Staat? Du kämpfst für fremde Ziele, Soldat, du bist verrückt. Was willst du mit dem Lorbeer, der deinen Grabstein schmückt? Er kämpft für Geld und für sein Land und mit der Waffe in der Hand, zu der was er schon immer tat. Killt und stirbt und bleibt Soldat. Geld und für sein Land und mit der Waffe in der Hand, tut er, was er schon immer tat. Er killt und stirbt und bleibt.